Szene 13. Bitte antworten Sie. Sprechen Sie jetzt mit Herrn Schmidt? Nein, ich spreche jetzt nicht mit ihm. Bitte? Oder spreche ich mit ihm? Nein. Nein, Sie sprechen auch nicht mit ihm. Sprechen Sie mit Frau Schmidt? Nein, ich spreche nicht mit ihr. Bitte? Richtig. Sie sprechen nicht mit Frau Schmidt. Sie sprechen mit mir. Und ich? Ich spreche mit Ihnen. Wiederholen Sie. Ich spreche mit Ihnen. Bitte? Und Sie sprechen mit mir. Wir sprechen miteinander. Bitte? Sprechen wir miteinander Deutsch oder Englisch? Wir? Wir sprechen miteinander Deutsch. Gut, jetzt hören Sie zu. Otto und Erika sind in der Klasse von Herrn Müller. Wie viele Schüler sind hier, Otto? Es sind 9 Schüler hier in der Klasse. Wie viele Klassen sind in der Schule, Erika? Es sind 6 Klassen in der Schule. Wie viel ist 6 mal 9? Erika? 6 mal 9 ist 54. Richtig. 7 mal 9 ist 63. Stimmt. 8 mal 9 ist 72. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Lernen die Kinder jetzt das ABC? Nein, sie lernen jetzt nicht das ABC. Lernen die Kinder jetzt schreiben oder rechnen? Sie lernen jetzt rechnen. Wer kann gut rechnen? Otto oder Erika? Otto kann gut rechnen. Kann er auch das ABC? Ja, er kann auch das ABC. Und Sie? Können Sie das ABC? Ja. Ja, ich kann das ABC. Gut. Wiederholen Sie. Ich kann, Sie können. Er kann, sie kann. Wir können. Können Sie gut rechnen? Ja. Ja, ich kann gut rechnen. Können Sie gut Deutsch sprechen? Ja. Ja, ich kann gut Deutsch sprechen. Und ich? Sie können auch gut Deutsch sprechen. Kann Fräulein Schulz gut Englisch? Nein. Nein, sie kann nicht gut Englisch. Das stimmt. Hören Sie zu. Ach, Herr Müller, Sie können so gut Englisch. Aber ich? Ich kann die Briefe von Mr. Jones verstehen. Aber ich kann nicht mit ihm sprechen. Ja, lesen ist kein Problem für Sie. Kann Fräulein Schulz so gut Englisch wie Herr Müller? Nein, sie kann nicht so gut Englisch wie er. Kann sie einen englischen Brief verstehen? Ja. Ja, sie kann einen englischen Brief verstehen. Kann sie Mr. Jones am Telefon verstehen? Nein. Nein, sie kann Mr. Jones am Telefon nicht verstehen. Was kann ich denn tun? Ich kann doch nicht nach London oder nach New York fliegen. Liebes Fräulein Schulz, Sie können auch zu Hause Englisch lernen. Wir haben doch englische Kassetten. Was für Kassetten hat Herr Müller? Er hat englische Kassetten. Und Sie? Was für Kassetten haben Sie? Ich habe deutsche Kassetten. Können Sie die Fragen verstehen? Ja, ich kann sie verstehen. Können Sie auch antworten? Ja. Ja, ich kann auch antworten. Gut. Bitte antworten Sie. Lernen Sie Deutsch oder Englisch? Ich. Lernen Sie lesen oder sprechen? Ich. Lernen Sie im Auto oder zu Hause? Gut, das ist alles. Ich danke Ihnen. Eine Pause von 5 Sekunden.